Tja, als ich hier reinkam, habe ich mich gefreut. Musste so denken, der Gemeindesaal, der ja sonst auch recht nüchtern ist, hat sich in ein richtig schönes Weihnachtszimmer verwandelt. Also jedenfalls, das war mein Blick so von da nach vorne. Euer ja auch, hoffe ich. Ja, wir haben viel Grund zu feiern. Wir haben das jetzt in dem Lied einige Male gesungen, komm her. Komm her, immer wieder in dem Refrain, und das passt auch, das ist mein Thema heute. Der Herr Jesus sagt, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, das ist mein Thema und ich finde das sehr bemerkenswert, dass ein Mensch auf dieser Erde das sagen kann. Dass er sagen kann, komm her und wenn du zu mir kommst, dann werden deine Probleme gelöst. Einfach zu mir kommen und dann werden sie gelöst. Und übrigens, du bekommst auch Ruhe für deine Seele. Und mir scheint das etwas zu sein, was unserer Generation heute vielleicht am allermeisten fehlt. Ruhe für die Seele. Man wünscht sich ja gegenseitig immer wieder etwas, was sonst eigentlich selten vorkommt, besinnliche Weihnachten. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war. Nun ist es ja da, das Fest, ja, wie die Zeit vorher aussah. Wie das so am Heiligabend ist, wo man ja auch noch aktiv sein kann, darf, soll, muss vielleicht. Ich weiß es nicht, aber naja, wenn ich so zurückdenke, die vielen Jahre meines Lebens, also es war nicht immer so besinnlich. Wenn ich mich umgeschaut habe, noch viel weniger. Also Ruhe für die Seele, also Jesus sagt ja nicht nur irgendwie besinnlich oder sowas Nebelhaftes, sondern wirklich etwas ganz Konkretes, dass die Seele zur Ruhe kommt. Wie kann ein Mensch auf dieser Erde sowas sagen? Komm zu mir, verbinde dich mit mir, das ist ja Joch, ne? Joch ist ja zusammen, und dann wirst du Ruhe haben für deine Seele. Und ich denke, das ist nur möglich, weil es so ist, dass er nicht einfach Mensch war, nicht nur Mensch war, sondern gleichzeitig Gott war und ist und sein wird gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja, ohne Veränderung. Das ist der Abstieg der Weltgeschichte. Einen tieferen gibt es nicht. Ja. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe, das Wort, ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also Himmel, Universum, diese Erde, jeder Mensch, alles durch das Wort gemacht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns Menschen, als Mensch unter uns. Das ist der Abstieg der Weltgeschichte. Und wir sahen seine Herrlichkeit in einem ganz vollkommen menschlichen Menschen. Das konnte man ja nicht sehen, dass er gleichzeitig Gott ist. Dass er in Ewigkeit war und in Ewigkeit sein wird. Man konnte diese Herrlichkeit sehen, ja, sagt so, vom Vater voller Gnade und Wahrheit an seinem Wesen, an dem, was er getan hat, an dem, wie er gesprochen hat. Die Menschen konnten es erkennen, wenn sie wollten. Die meisten haben es nicht erkannt. Er kam nämlich in sein Eigentum, in erster Linie Volk Israel, in zweiter Linie die ganze Welt, alle Menschen. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn wir von Jesus reden, also in den Gemeinden ist das noch alles ganz kultiviert und gut, aber wenn wir auf der Straße von Jesus reden, Wir gehören ja in eine Gemeinde in Soltau, die sehr viel auf die Straße geht. Dann merken wir, wie das denn ist mit der Aufnahme Jesu. Ja. Mit dem bereitwillig hinhören, mit dem Stehenbleiben, mal nachdenken. Ja. Es scheint überhaupt kein Interesse da zu sein. Will keinen dafür verurteilen, aber es steht so drin in Johannes 1. Er kam in sein Eigentum, also was ihm gehörte, was sein Eigen war, was, womit er machen konnte, was er wollte. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist das ganz Bezeichnende an Jesus Christus. Er wird ganz Mensch und er zwingt sich keinem auf. Und er kommt nicht mit Gewalt. Er drückt das, was er hat, was er weiß, was er kann, nicht in die Menschen hinein, sondern er sagt, kommt her. Brauchst du Hilfe? Bist du mühselig? Bist du beladen? Sind da Lasten in deinem Leben, mit denen du allein nicht fertig wirst? Sind da große Fragen durch den Verlauf deines Lebens, durch das, was dir alles widerfahren ist in deinem Leben? Ist vielleicht etwas ganz und gar offen? Deine eigentliche Bestimmung, deine Träume, das, was du dir wünschen würdest, wie dein Leben zu verlaufen hätte, und das ist, würde ich fast sagen, praktisch bei jedem Menschen der Fall. Denn wir sind keine perfekten Wesen, also wir sind als perfekte Wesen geschaffen worden. Aber wir sind es nicht jetzt. Und jeder merkt das. Er merkt es an sich selbst, an dem allem, was er vielleicht gerne täte und nicht kann. Oder was ihm dazwischen kommt im Leben. Oder er merkt es an seinen Mitmenschen, die er vielleicht sich auch ganz anders wünschen würde. Ja. Ja, ihr Lieben, das ist unser Leben. Das ist mühselig und es ist beladen. Und Jesus sagt, kommt her. Wenn wir an die anderen Religionen denken, die ja irgendwie eigentlich genau die gegenläufige Bewegung haben. Mensch, entwickel dich hoch. Ja, besser dich. Oder ich spreche mal mit Goethe, wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Oder wir können nehmen, was wir wollen, die Weltreligion. Mensch, streng dich an, bemühe dich, tu was Gutes. Opfer was, setz dich ein, besser dich, erreich eine gewisse Stufe. Und hier kommt Gott selbst, wird ein Mensch wie andere Menschen, auch nicht so, wie sein Volk ihn erwartet hat, triumphal in Jerusalem einziehen, Sohn Davids, ja, als König, wo man sofort sieht, der ist es, vor dem beugen wir uns, das wird der Herrscher sein, der ja unsere Wünsche und Träume erfüllt, sondern einfach als Mensch, an dem man allerdings gleichzeitig sehen kann, an jedem Wort, an jeder Tat, die er tut, was für ein Mensch er ist. Er hat das einmal gesagt, als die Jünger sich um ihre Position stritten, wer wohl der Größte, der Bedeutendste, der Wichtigste ist. Ebenso wie wir Menschen halt sind. Ja, wir werden nicht gerne abgewertet, wir möchten gerne oben sein, hat er gesagt. Des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben zur Erlösung für viele. Das war sein Programm. Er ist der Knecht Gottes, der wirklich Knecht geworden ist, um Menschen zu dienen. Und dieser Knecht sagt, kommt her zu mir. Ja, nicht eben ein Knecht, der nur ein bisschen hilft, sage ich mal, es ein bisschen gut macht, dass das Leben ein bisschen besser verläuft, sondern einer, der sagt, komm zu mir. Bei mir kriegst du wirkliche, echte Hilfe. Warum? Und das muss man ein bisschen erklären. Wir vergessen das vielleicht schnell, dass Jesus auch öfter über sich selbst gesprochen hat, wer er ist. Dieses Sprechen fing immer an mit den Worten, ich bin. Und wer die Bibel kennt, der weiß, das führt zurück an den Anfang des Volkes Israel. Also nicht an den Anfang der Geschichte Gottes, aber da, wo Gott einem Mann begegnet und sagt, du gehst hin und befreist das Sklavenvolk Israel aus Ägypten. Ja, sagt Mose, wie heißt du denn? Wie kann ich dem Volk denn einen Namen sagen? Und Gott sagt, ich bin. Ich bin. Also nicht ich war oder irgendetwas, sondern ich bin. Und das kann kein anderes Wesen sagen. Ich bin heißt, ich bin immer gegenwärtig. Ich bin immer der Gleiche. Ich verändere mich nicht. Ich bin, der ich bin. Und Jesus hat das gesagt und hat gesagt, ich bin das Leben. Das hat er dreimal gesagt. Johannes sagt das in dieser Einführung, die ich eben sagte, wo er Jesus einführt. Er sagte, in ihm war das Leben. Und das muss uns erschüttern eigentlich, weil er sagt damit, alles andere, also was außer ihm ist oder was ohne ihn läuft, ist kein Leben. Paulus sagt das mal ganz krass zu den Christen in Ephesus. Ihr wart alle tot. Das sagt mal einem Menschen, der über diese Erde geht, ja, der aktiv ist, der was macht und so weiter. Ihr wart alle tot in euren Sünden und Übertretungen. Das war euer Leben. Das Leben Gottes fehlte euch. Dort menschliches Leben gehabt, Existenz, ja, biologisch. Aber das war zu wenig. Das war euer Leben. Ich bin das Leben, sagt er, und damit sagt er praktisch, versuch's nicht ohne mich. Du scheiterst. Du brauchst mich. Ich bin der, der das Leben des Menschen erst zu einem Leben macht, was vor Gott Gültigkeit hat. Was nach dem Plan Gottes auch etwas bewirken kann, was ihm gefällt. Was erfüllt ist von göttlicher Qualität. Und das bedeutet, was in Ewigkeit bestehen kann. Darum sagt er einfach das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Aller Hunger in deinem Leben, aller Mangel, den du spürst, ist deswegen, weil du mich nicht hast, wenn du mich nicht hast. Wenn einer unter uns hier Jesus nicht hat und er spürt Mangel in seinem Leben, die Antwort ist ganz klar. Wer Jesus nicht hat, der hat das Brot des Lebens nicht, dem fehlt's halt. Und auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das wissen wir aus der Geschichte Jesu. Da hat er seine Göttlichkeit bewiesen. Danach konnte keiner mehr sagen, wer ist der Mensch Jesus? Ich sehe das alles anders mit ihm. Nachdem er auferstanden ist, hat er bewiesen, dass er Gott ist. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nicht sterben. Der wird nicht sterben. Das heißt, dieses Leben, das ich ihm gebe, oder besser gesagt, ich bin, das er in meiner Gegenwart hat, weil ich eben Leben bin, das ist unzerstörbar. Das geht nicht mehr kaputt. Verstehen wir, was diese Worte sagen? Hier, kommt her zu mir. Er sagt eben nicht, wenn ihr was Gutes aus eurem Leben machen wollt, wenn ihr, Gott wohlgefällige Menschen sein wollt, müsst ihr die und die und die Regeln beachten. Müsst ihr das und das leisten, was Gott gefällt. Müsst ihr euch das verdienen. Nichts davon. Johannes sagt das so, ich hatte ja gesagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit vom Vater und dann kommt's. Voller Gnade und Wahrheit. Und Gnade heißt geschenkt. Keine Forderung, keine Erwartung. Das ist auch realistisch. Der Mensch könnte gar nicht so sein, wie Gott ihn haben will. Das kriegt er nicht hin. Wir wären alle überfordert, komplett. Ja? Wenn er sagen würde, versuch's mal, ja? Streng dich an, bemühe dich. Und in gewisser Weise war ja der ganze alte Bund, also bis zum Kommen Jesu, der Bund Gottes mit Israel, das große Experiment, kriegt's der Mensch hin? Also ich meine jetzt für die gesamte Weltgeschichte einmal zu zeigen, Leute, es klappt nicht. Man muss nur im Alten Testament ein bisschen lesen, die Worte der Propheten, die krassen Worte der Propheten, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Es ist gescheitert. Nicht an Gott. Nicht? Er hat das alles perfekt den Menschen vorgelegt. An den Menschen. Die schaffen das nicht. Wir schaffen es nicht. Voller Gnade und Wahrheit, das Wort Wahrheit übersehen oder überhören wir. Wir sind ein bisschen ähnlich wie Pilatus, der als Jesus sich vorstellte, als die Wahrheit, der sagte, was ist Wahrheit? Ja, was ist Wahrheit? Und die Generation heute am allermeisten, die haben sich also die Wahrheit total abgewöhnt. Was heißt Wahrheit? Das heißt Realität. Ja? Die Realität Gottes und eines Gott wohlgefälligen Lebens ist in Jesus. Dazu liest man, hört man das Leben Jesu und sagt, ja, das ist es. Ja, das ist es. Und immer wieder, wer ehrlich ist, wer das tut, was Jesus sagt, kommt her zu mir, der muss sagen, das ist es wirklich. Das ist göttliches Leben. So funktioniert's. Und darum sagt Jesus ganz einfach, komm her. Komm zu mir. Ich mach das mit dir. Ich sage nicht, ich helfe dir dabei. Ich sage auch nicht, ich zeige dir den Weg. Das ist zu wenig. Ja, das, so Gebrauchsanleitung. Etwas, was ich selber sehr hasse oder besser gesagt fürchte. Weil heute sind die Gebrauchsanleitungen, sind ja alle so, die machen so viele Möglichkeiten, bauen sie da rein, dass ein Mensch meiner Generation das nicht mehr hinkriegt. Ja, das ist einfach zu komplex. Manchmal auch ganz bewusst, habe ich den Eindruck. Die wollen uns quälen, zu sagen, naja, ich will es jetzt nicht vertiefen und keine Beispiele erzählen, woran ich verzweifelt bin. Aber so ist das. Wir haben unsere Grenzen als Menschen und Jesus hat sie nicht. Er kann das. Er kann Menschenleben gestalten. Man muss es nur in seine Hand geben. Ja, man muss nur sagen, ich brauche den Meister. Ja, so ein Lehrling, der kriegt es einfach nicht hin. Ja, ich brauche den Meister. Der kann, der hat das Leben geschaffen. Der weiß, wie es funktioniert. Und das ist das, was er uns hier empfiehlt. Warum? Er begründet es ja auch. Ich bin sanftmütig. Wissen wir, was Sanftmut ist? Das Sanftmut ist die Art, wie Menschen oder ich sage jetzt mal einfach Personen miteinander umgehen. Ja, da gibt es so viele Gelegenheiten im Leben, wo ich Sanftmut beweisen kann. Weil es gibt so viele Gelegenheiten, wo Dinge passieren, die für mich schwierig sind oder wo ich auch lieblos behandelt werde oder irgendetwas mir in die Quere kommt, was mir das Leben total schwer macht und dann Sanftmut. Das ist eine Art, wo sich jeder freut. Aha, der schlägt jetzt nicht zurück, der wird nicht aggressiv, der redet nicht so lieblos, wie es bei ihm angekommen ist. Sanftmut. Und so war Jesus. Ich kann jetzt um der Zeit willen keine Beispiele sagen, aber wir können sie lesen. Die sind alle da. Jesus war sanftmütig. Das heißt, er ist mit jedem Menschen sanft und liebevoll umgegangen. Es gab Beispiele. Das waren die Verführer des Volkes, die musste er hart anfassen. Also ich Beispiele für ein anderes Verhalten, das musste sein. Aber er war wirklich derjenige, der sanftmütig war und von Herzen demütig. Da liegt eigentlich der Grund. Demut ist eben dieser Abstieg. Paulus sagt an einer Stelle, Philipper 2, er war in göttlicher Gestalt, aber hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an, wurde wie ein Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Ja, er entäußerte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das Wesen, das Allerwesentlichste seines Lebens war, ich will mit meinem Vater, mit Gott, dem Vater, einig sein. Und ich will ihn in allen Dingen gehorsam sein. Bis in die letzte Konsequenz, dass er sagt, ach, wenn es möglich ist, lass das an mir vorübergehen. Das will ich jetzt gar nicht beschreiben. Nämlich das Zorngericht Gottes über die Sünde einer gesamten Menschheit auf diese eine Person, Jesus Christus. Ganz bewusst von dem Vater, den er über alles liebte und dem er immer gehorsam war, Das ist ihm sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Und auch da sagt er, Vater, nicht wie ich, sondern wie du willst. Von Herzen demütig. So war, ja, so ist, kann ich glücklicherweise sagen, so ist Jesus. Denn wenn wir solch einen haben, also wie er hier sagt, nehmt auf euch mein Joch, in Jochgemeinschaft, wir wissen was, da werden zwei Zugtiere verbunden miteinander durch das Joch, damit sie ordentlich gemeinsam ziehen. Also in einer echten Gemeinschaft, einem Zusammengeknüpftsein mit Jesus. Ja, ich sagte eben, da geht es nicht um irgendwelche Vorschriften, irgendwelche Leistungen, die ich erbringen muss oder so etwas. Nein, es geht um ganz was anderes. Es geht darum, mich mit ihm zu verbinden, damit er mein Leben leben kann. Finden wir von Natur aus sehr hart. Warum? Weil wir sagen, ich will selbstständig sein. Ich will mein eigenes Ding machen. Das war übrigens auch der Sündenfall der Menschheit. Die hatten keinen Grund, Gott zu misstrauen. Aber sie wollten eben doch so, wie sie wollten. Das war alles. Das war der ganze Fehler. Und das ist unser ganzes Problem. Und er sagt, mach dich abhängig von mir. Mach nichts mehr selbst. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht so, wie Gott will. Du kannst nichts Dauerhaftes. Du kannst nichts für die Ewigkeit machen, wenn du mich nicht hast. Lerne von mir, sagt er. Hör auf mich. Ich möchte mal sagen, leg dich auf Gehorsam fest. Ich gehe den Weg. Er hat auch gesagt, ich bin der Weg. Sonst kommt keiner zum Vater. Ich gehe den Weg und du gehst mit, so wie im Joch. Und du gehst mit. Und da wird dein Leben heilen. Da wird es gut. Da wird es genau so, wie Gott es haben möchte. Denn er war der einzige Mensch auf dieser Erde, der so war, wie Gott es haben möchte. Ganz. Ja, es hat manche gegeben, die Gott gefallen haben. In dem Rahmen, wie ein Mensch es machen kann. Aber er war der perfekte Mensch, das perfekte Abbild Gottes des Vaters. In ihm haben wir Gott gesehen. Das sagt die Bibel, das sagen die Apostel. In ihm haben wir Gott gesehen. Wer mich sieht, hat Jesus selbst gesagt, der sieht den Vater. Wo liegt das Risiko, sich ganz von Jesus abhängig zu machen und ganz darauf festzulegen, ich will alles nur mit ihm. Oder ich könnte auch sagen, so wie er will. Es ist kein Risiko, sondern es ist genau der Weg dazu, Seelenruhe zu bekommen. Wie oft haben wir, also ich sage es auch von mir, in unserem Leben versucht, das zu gewinnen, Seelenruhe für uns. Und wie oft sind wir daran gescheitert, dass wir als Menschen einfach nicht dazu in der Lage sind. Als sündige Menschen nicht dazu in der Lage sind. Müssen wir so ehrlich sein. Und ich finde das ein wunderbares Versprechen Jesu, dass er sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Nimm's doch auf dich, du weißt ja, dass ich gut bin. Du weißt ja, dass ich's besser machen kann. Dann vertrau mir doch 100%. Hat schon so manche gegeben, die sagen, sie sind Christen, aber haben ihr Vertrauen eingegrenzt. Also eingegrenzt auf das, wie sie sich das vorstellen. Gibt's keine Seelenruhe. Die gibt's nur, wenn ich sage, nicht wie ich, sondern wie du willst. Das ist ein wunderbares Leben. Es gibt ein bisschen Kampf mit mir selbst, ja, mit meiner Natur. Das ist wahr, aber der Kampf lohnt sich absolut. Es ist wunderbar zu sagen, zu wissen, Jesus ist Mensch geworden, er ist hier auf dieser Erde, jetzt vertreten durch den Heiligen Geist. Er ist ja zurückgegangen zum Vater, aber er ist trotzdem gegenwärtig. Jeder kann zu ihm kommen. Und er kann auch irgendwann in irgendeiner Situation, wo er sagt, jetzt bin ich mühselig, jetzt bin ich beladen, kann auch dann zu Jesus kommen. Ist nett, ne? finde das super, dass er so einen Zug zum Wort Gottes hat. Also das muss ich nur fortsetzen im Leben, dann wird's gut, wird alles gut. Ja, und damit möchte ich auch gerne schließen. Wir können großes Vertrauen zu Jesus haben. Amen.